Achtes Kapitel. Sigmund und Michel gingen langsam vor der Tür auf und ab, mitten durch Schmutz und Unrat, in dem jetzt vier Hunde wühlten. »Es fällt mir nicht leicht, das zu verstehen«, sagte Sigmund, »es mir klar zu machen. Als lebten wir zwei auf verschiedenen Planeten in verschiedenen Jahrhunderten. Eine Mutter, der viele Schmutz, Götter, Greisentum, Krankheiten?« Er schüttelte den Kopf. »Es ist nahezu unvorstellbar. Ich kann es nicht begreifen, wenn Sie es mir nicht erklären.« »Was erklären?« »Dies«, er deutete auf den Pueblo, »und dies«, er wies auf die Hütte am Rand des Dorfes, »alles, Ihr ganzes Leben.« »Ja, wie soll ich das machen?« »Von Anfang an. Soweit Sie sich erinnern können.« »Soweit ich mich erinnern kann.« Michel runzelte die Stirn. Lange herrschte Schweigen. Es war glühend heiß. Sie hatten eine Menge Tortillas und Mais gegessen. Felina sagte, »Komm schlafen, Kleines.« Und sie legten sich in das große Bett. »Sing mir was«, bat er. Und Feline sang »Hopp, hopp, hopp, Bazilchen« und so weiter. Und »Guten Abend, gute Nacht, mit Glukose bedacht, mit Hormonen versorgt, die ein Kälbchen dir borgt. Morgen früh, wenn fort will, wirst du wieder entkor.« Ihre Stimme war leiser und leiser geworden. Ein großer Lärm weckte ihn plötzlich aus dem Schlaf. Ein Mann stand neben dem Bett, riesengroß, fürchterlich. Er sagte etwas zu Feline und Feline lachte. Sie hatte die Decke bis ans Kinn gezogen, aber der Mann zog sie ihr weg. Sein Haar glich zwei schwarzen Stricken, um den Arm trug er einen hübschen Silberreifen mit blauen Steinen. Ihm gefiel der Reifen, aber er fürchtete sich trotzdem und verbarg sein Gesicht an Felines Körper. Feline legte die Hand über ihn, da fühlte er sich sicherer. In der anderen Sprache, die er nicht gut verstand, sagte Feline zu dem Mann, »Nicht, wenn der Kleine hier schläft.« Der Mann sah ihn und dann wieder Feline an und sagte ihr leise etwas. »Nein«, entgegnete sie. Aber der Mann beugte sich über das Bett zu ihm, sein Gesicht war groß, furchtbar, die schwarzen Haarstricke berührten die Bettdecke. »Nein«, wiederholte Feline, und er fühlte, wie sie ihn fester an sich drückte. »Nein, nein!« Aber der Mann ergriff ihn am Arm, es tat weh, er brüllte. Der Mann streckte die andere Hand aus und hob ihn hoch. Feline hielt ihn noch immer fest und sagte wieder, »Nein, nein!« Der Mann rief zornig ein paar Worte und plötzlich ließen ihre Hände ihn los. »Feline, Feline!« Er trat und wand sich, aber der Mann trug ihn zur Tür, öffnete sie und setzte ihn im anderen Raum mitten auf den Boden. Dann ging er und schloss die Tür hinter sich. Er stand auf und lief zur Tür. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und erreichte gar den großen hölzernen Riegel. Er hob ihn hoch und drückte gegen die Tür, aber sie ging nicht auf. »Feline«, schrie er. Sie gab keine Antwort. Er erinnerte sich an einen großen, ziemlich dunklen Raum mit mächtigen hölzernen Geräten, in denen Schnüre befestigt waren. Ein paar Frauen standen vor ihnen und webten Decken, wie Feline sagte. Er sollte sich in den Winkel zu den anderen Kindern setzen, während sie den Frauen half. Lange Zeit spielte er mit den kleinen Jungen. Plötzlich erhob sich lautes Geschrei, die Frauen jagten Feline weg und Feline weinte. Sie ging zur Tür, er lief ihr nach und fragte, warum die Frauen so zornig seien. »Ich habe etwas zerbrochen«, sagte sie. Dann wurde auch sie zornig. »Woher soll ich denn ihre dumme Webarbeit verstehen, eklige Wilde?« Er fragte, was Wilde seien. Zu Hause erwartete sie Poppe an der Tür und ging mit ihnen hinein. Er hatte eine große Kürbisflasche, gefüllt mit etwas, das wie Wasser aussah, aber es war kein Wasser, sondern etwas Übelriechendes, das im Mund brannte und zum Husten reizte. Philine trank davon, dann Poppet, und Philine lachte unmäßig und sprach sehr laut. Und dann ging sie mit Poppet in die andere Kammer. Als Poppet gegangen war, schlich er sich hinein. Philine lag im Bett und schlief so fest, dass er sie nicht wecken konnte. Poppet kam oft. Das Zeug in dem Kürbis nannte er Mescal, aber Philine sagte, es sollte Soma heißen, nur dass einem nachher übel davon werde. Er hasste Poppet. Er hasste alle Männer, die zu Philine kamen. Eines Nachmittags, es war sehr kalt, erinnerte er sich, und Schnee lag auf den Bergen ringsum, kam er vom Spielen mit den anderen Kindern heim und hörte zornige Stimmen aus dem Schlafraum. Es waren Frauenstimmen, und sie sagten Worte, die er nicht verstand, aber er erkannte, dass es furchtbare Worte waren. Und plötzlich ein Plumps, etwas war zu Boden gefallen. Er hörte hastige Bewegungen, noch einen Plumps und dann ein Geräusch, als würde ein Maultier geschlagen, eines, das nicht dünn war. Und dann schrie Philine, aufhören, nicht, nicht! Er stürzte hinein. Drei Frauen in dunklen Decken waren im Zimmer. Philine lag auf dem Bett. Die eine hielt sie an den Handgelenken, die zweite lag quer über ihren Beinen, damit sie nicht treten konnte. Die dritte schlug sie mit einer Peitsche. Einmal, zweimal, dreimal. Und bei jedem Schlag schrie Philine auf. Weinend zog er die Frau mit der Peitsche an den Fransen ihres Umhangs. Bitte, bitte nicht, bitte! Mit der freien Hand hielt sie ihn sich vom Leib. Wieder sauste die Peitsche nieder und wieder schrie Philine auf. Er erwischte die riesige braune Tatze der Frau und biss aus Leibeskräften hinein. Sie kreischte, riss die Hand los und gab ihm einen Stoß, dass er hinfiel. Während er auf der Erde lag, schlug sie ihn dreimal mit der Peitsche. Es schmerzte mehr als alles, was er in seinem Leben je gespürt hat. Es schmerzte wie Feuer. Die Peitsche pfiff nochmal, sauste nieder. Aber diesmal schrie Philine. »Warum wollten sie dir wehtun, Philine?« fragte er abends. Er weinte, weil die roten Striemen auf seinem Rücken noch immer so schrecklich brannten, aber auch weil die Menschen so roh und gemein waren und er so klein, dass er nichts gegen sie zu tun vermochte. Auch Philine weinte, obgleich sie erwachsen war, aber sie war doch nicht stark genug, gegen drei aufzukommen. Es war auch für sie schlimm. »Warum wollten sie dir wehtun, Philine?« »Ich weiß es nicht. Wie soll ich das wissen?« Ihre Worte waren schwer verständlich, weil sie auf dem Bauch lag, das Gesicht in die Kissen vergraben. »Die Weiber sagen, diese Männer gehören ihnen«, fuhr sie fort, als spreche sie nicht mit ihm, sondern mit jemandem in ihrem Inneren. Es war ein langes Gespräch, und er verstand es nicht. Zuletzt weinte sie noch lauter. »Oh, wein doch nicht, Philine, nicht weinen!« Er schmiegte sich an sie, legte die Arme um ihren Hals. »Au!« schrie Philine, »gib doch Acht, meine Schulter, au!« Sie stieß ihn so heftig von sich, dass er mit dem Kopf gegen die Mauer schlug. »Du kleiner Tölpel«, schrie sie, und plötzlich begann sie, ihn zu schlagen. Klatsch, klatsch. »Philine«, schrie er auf, »nicht Mutter! Ich bin nicht deine Mutter! Ich will nicht deine Mutter sein!« »Aber Philine, au!« Sie schlug ihn ins Gesicht. »Eine Wilde geworden«, brüllte sie, »Junge kriegen wie ein Tier! Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich zum Aufseher gehen und vielleicht heimkehren können, aber nicht mit einem Kind, die Schande wäre zu groß gewesen.« Er sah, dass sie ihn wieder schlagen wollte und hob den Arm schützend vors Gesicht. »Nicht schlagen, Philine, bitte nicht, kleines Biest!« Sie riss ihm den Arm weg, so daß sein Gesicht ungeschützt war. »Nicht, Philine!« Er schloss die Augen in Erwartung des Schlags. Aber sie tat ihm nichts. Nach einer Weile öffnete er die Augen und gewahrte, dass sie ihn ansah. Er versuchte, sie anzulächeln. Und auf einmal schlang sie die Arme um ihn und küsste ihn wieder und wieder. Mitunter stand Feline tagelang nicht auf, lag im Bett und war traurig. Oder sie trank das Zeug, das Popé brachte, lachte unmäßig und schlief ein. Manchmal war sie krank. Oft vergaß sie, ihn zu waschen, und es gab nichts zu essen, nur kalte Tortillas. Deutlich erinnerte er sich ihres fassungslosen Geschreis, als sie zum ersten Mal die kleinen Tierchen in seinem Haar entdeckte. Die glücklichsten Stunden waren es, wenn sie von der anderen Welt erzählte. Und man kann dort wirklich fliegen, so oft man will? So oft man will. Sie erzählte ihm von der wunderschönen Musik, die aus einem Kästchen herauskam, den hübschen Spielen und den köstlichen Dingen, die es zu essen und zu trinken gab, dem Licht, das erstrahlte, wenn man auf einen kleinen Knopf in der Wand drückte, den Bildern, die man nicht nur sehen, sondern auch hören und fühlen konnte, und einem anderen Kästchen, mit dem man wunderbare Düfte machen konnte. Von den rosanen, grünen, blauen und silbernen Häusern, die so hoch wie die Berge waren und von denen alle Zeit glückliche Menschen, die niemals traurig oder zornig waren. Sie erzählte ihm, dass jeder seines nächsten Eigentum sei, beschrieb die Dinger, mit denen man sehen und hören konnte, was am anderen Ende der Welt vorging, die Babys in den hübschen, sauberen Flaschen, alles so rein, kein Gestank, kein Schmutz, keine Einsamkeit unter den Menschen, alle lebten miteinander und waren froh und glücklich, wie das Volk hier in Malpais bei den Sommertänzen, nur viel glücklicher. Ein Glück, das alle Tage anhielt, alle Tage. Stundenlang lauschte er. Manchmal, wenn er und die anderen Kinder vom Spiel müde waren, erzählte ihnen einer der Greise in seiner Sprache vom großen Verwandler der Welt und von dem langen Kampf zwischen rechter Hand und linker Hand und zwischen nass und trocken, von Avona Vilona, dessen Nachtgedanken einen großen Nebel zeugten und der dann die ganze Welt aus diesem Nebel schuf, von Mutter Erde und Vater Himmel, von Ahayuta und Marsailema, den Zwillingsbrüdern Krieg und Zufall, von Jesus und Pukong, von Maria und Etzanatleti, der ewig Jungbleibenden, vom schwarzen Stein von Laguna und dem großen Adler und unserer lieben Frau von Arkoma. Seltsame Geschichten, doppelt wundersam, weil sie in der anderen Sprache erzählt und von ihm daher nicht ganz verstanden wurden. Daheim im Bett dachte er an den Himmel und an Berlin und unsere liebe Frau von Arkoma und die unzähligen Reihen von Babys in sauberen Flaschen und an Jesu Flug in den Himmel und an Felines Flug in den Himmel und an den großen Weltbrutdirektor und Avona Vilona. Viele Männer besuchten Feline. Die Jungen begannen mit dem Finger auf ihn zu zeigen. In ihrer fremden Sprache schrien sie, dass Feline schlecht sei, gaben ihr Namen, die er nicht verstand, von denen er aber wusste, dass sie Schimpfnamen waren. Eines Tages sangen sie ein Lied auf Feline, sangen es immer wieder. Er warf Steine nach ihnen, sie warfen zurück. Ein spitzer Stein traf ihn an der Wange. Das Blut wollte nicht aufhören zu fließen. Er war von oben bis unten besudelt. Feline brachte ihm Lesen bei. Mit einem Stück Holzkohle zeichnete sie Bilder an die Wand. Ein langgeschwänztes Tierchen, das aus einem kleinen Haus hervorkam. Ein Kästchen, von dem Wellenlinien ausgingen. Darunter schrieb sie Buchstaben. Die Maus kommt aus dem Haus, der Turm kommt aus dem Fohn. Er lernte schnell und leicht. Als er alle Wörter an der Wand lesen konnte, öffnete Feline ihre große Holztruhe und zog unter der komischen roten Hose, die sie niemals trug, ein dünnes Büchlein hervor. Er hatte es schon oft gesehen. »Wenn du größer bist, darfst du es lesen«, hatte sie gesagt. Jetzt war er groß genug. Er war sehr stolz. »Leider wirst du es nicht sehr spannend finden«, bemerkte sie, »aber ich habe kein anderes.« Sie seufzte. Wenn du die schönen Lesemaschinen bei uns in Berlin sehen könntest. Er begann zu lesen. Leitfaden der chemischen und bakteriologischen Normung des Embryos. Praktische Winke für Beta-Laboranten der Embryonendepots. Eine Viertelstunde brauchte er allein zur Entzifferung dieses Titels. Er warf das Buch zu Boden. Böses, böses Buch, rief er und brach in Tränen aus. Die Jungen sangen auch weiterhin ihr schreckliches Spottlied auf Philine. Manchmal verhöhnten sie ihn auch wegen seiner Lumpen. Philine verstand sich nicht darauf, die Löcher, die er in seine Kleider riss, zu flicken. In der anderen Welt, belehrte sie ihn, warf man zerrissene Kleider weg und kaufte neue. Lumpenbankert, Lumpenbankert, schrien ihm die Jungen nach. Dafür kann ich lesen, tröstete er sich, und sie wissen nicht einmal, was Lesen heißt. Wenn er angestrengt ans Lesen dachte, fiel es ihm ganz leicht, so zu tun, als machte er sich nichts aus ihrem Spott. Er verlangte wieder das kleine Buch von Philine. Je öfter die Jungen mit dem Finger auf ihn zeigten und ihn verhöhnten, desto emsiger las er. Bald konnte er sogar die längsten Wörter ganz gut lesen. Aber was bedeuteten sie? Er fragte Philine, doch auch wenn sie eine Antwort wusste, wurde ihm der Sinn nicht wirklich klar. Meist konnte sie ihm sowieso nicht antworten. Was sind Chemikalien? Fragte er etwa. Ach, Magnesiumsalze und solche Sachen. Alkohol, damit Deltas und Epsilons klein und unterentwickelt bleiben. Calciumcarbonat für die Knochen und alles solches Zeug. Und wie macht man Chemikalien? Woher kommen sie? Ja, das weiß ich nicht. Sie kommen jedenfalls aus Flaschen. Und wenn die leer sind, lässt man sie im Chemikalienlager wieder auffüllen. Ich glaube, die Leute dort stellen sie her oder sie lassen sie aus der Fabrik kommen. Ich weiß es nicht. Mit Chemie habe ich mich nie befasst. Ich war bei den Embryos beschäftigt. So ging es auch mit allen anderen Fragen. Nie schien Philine eine Antwort zu wissen. Die Greise des Pueblo wussten viel bestimmtere Antworten. Die Samenkörner der Menschen und aller Geschöpfe, das Samenkorn der Sonne und das Samenkorn der Erde und das Samenkorn des Himmels hat Avona Vilona aus dem Nebel des Werdens erschaffen. Vier Schöße hat die Welt und in den untersten Schoß legte er die Samenkörner. Und da begann sie langsam zu wachsen. Eines Tages, er schätzte, dass es bald nach seinem 12. Geburtstag gewesen sein musste, fand er beim Nachhausekommen auf dem Boden des Schlafraums ein Buch, das er nie zuvor gesehen hatte. Es war ein dickes Buch, das sehr alt aussah. Mäuse hatten den einen Band angefressen und einige Seiten waren lose und verknittert. Er hob es auf und las den Titel. William Shakespeares sämtliche Werke. Philine lag auf dem Bett und schlürfte aus einer Tasse das gräulich stinkende Mezcal. Popea hat es gebracht, sagte sie. Ihre Stimme war bewegt und rau und fremd. Es lag in einer Truhe im Antilopenkiefer. Dort soll es schon Jahrhunderte gelegen haben. Das wird wohl stimmen, denn ich habe es mir angesehen und es scheint mir lauter Unsinn zu sein, unzivilisiert. Aber gut genug für deine Leseübungen. Sie nahm noch einen Schluck, stellte die Tasse neben das Bett auf den Boden, drehte sich auf die andere Seite, rülpste ein paar Mal und schlief ein. Zu leben im Schoß und Brodem eines eklen Bettes, gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend über dem garstigen Nest. Die seltsamen Worte rollten durch sein Hirn, grollend wie sprechender Donner, wie die Trommeln bei den Sommertänzen, wenn sie hätten reden können, wie die Männer beim Erntegesang, schön, ach schön, dass man weinen musste, wie Mizima, der Greis, wenn er seine Zaubersprüche über den Federn, geschnitzten Stöcken, Knochen und Steinen sagte. Kiatla, Tilsu, Siloque, Siloque, Siloque. Kiai Silu, Silu, Zidl. Nur viel eindrucksvoller als Mizimas Zaubersprüche, weil sie mehr bedeuteten, sich an ihn selbst richteten. Wunderbare, nur halb verständliche Worte, ein schrecklich schöner Zauberspruch über Philine, die schnarchend dalag, die leere Tasse neben dem Bett, auf dem Lehmboden. Ein Zauberspruch für Philine und Poppée. Philine und Poppée. Er hasste Poppée immer mehr. Dass einer lächeln kann und doch ein Schurke sei. Fühlloser, falscher, geiler, schnöder Bube. Was hieß das eigentlich? Er begriff es nur halb, aber die Zauberkraft der Worte war groß und grollte weiter in seinem Kopf. Fast schien es, als hätte er Poppée nie zuvor gehasst, ihn nie wirklich gehasst, weil ihm die Worte gefehlt hatten, um auszusprechen, wie sehr er ihn hasste. Aber nun gebot er über diese Worte, die Trommeln, Gesang und Zaubersprüchen glichen. Diese Worte und die über alle Maßen seltsame Geschichte, der sie entnommen waren. Er konnte sie sich freilich nicht zusammenreimen, aber sie war dennoch wundervoll, ganz wundervoll. Gaben ihm einen Grund für seinen Hass gegen Poppée, machten seinen Hass wirklicher, machten sogar Poppée wirklicher. Eines Tages kehrte er vom Spielen heim und sah durch die offenstehende Tür, wie die beiden im Bett schliefen. Die weiße Philine und neben ihr der fast schwarze Poppée, der einen Arm unter ihre Schultern, die andere dunkle Hand auf ihre Brust gelegt hatte. Einer seiner langen Zöpfe lag über ihrem Hals wie eine sie würgende schwarze Schlange. Poppées Kürbisflasche und eine Tasse standen neben dem Bett. Philine schnarchte. Sein Herz schien verschwunden zu sein und nichts als ein Loch an seiner Stelle gelassen zu haben. Er fühlte sich leer, leer, kalt, fast krank und schwindlig. Haltsuchend lehnte er sich an die Mauer. Fühlloser, falscher, geiler, wie Trommeln, wie der Bittgesang um den Mais, wie Zaubersprüche kehrten die Worte in seinem Kopf immer wieder. Sein Frösteln verwandelte sich plötzlich in Gluthitze. Seine Wangen brannten von aufwallendem Blut. Das Zimmer verschwamm und verdunkelte sich vor seinen Augen. Er knirschte mit den Zähnen. »Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um«, murmelte er. Und plötzlich kamen neue Worte. »Wenn er berauscht ist, schlafend, in der Wut, in seines Betts blutschänderischen Freuden«, der Zauber stand ihm bei, offenbarte und befahl. Er ging zurück in die andere Kammer. Wenn er berauscht ist, schlafend. Das Fleischmesser lag neben dem Herd. Er hob es auf und schlich wieder zur Tür. Wenn er berauscht ist, schlafend, berauscht, schlafend. Er stürzte ins andere Zimmer und stach zu. Oh, das Blut! Stach nochmals zu, als Poppée sich aus dem Schlaf wälzte, und hob die Hand zum dritten Stoß, als sein Gelenk gepackt, festgehalten und au, au, herumgedreht wurde. Er konnte sich nicht rühren, er war in der Falle, und Poppées kleine schwarzen Augen starrten aus nächster Nähe in die seinen. Er wandte das Gesicht ab. In Poppées linker Schulter waren zwei Stiche. »Oh, sieh nur, das Blut«, jammerte Philine, »das viele Blut.« Sie hatte den Anblick vom Blut nie ertragen können. Poppée hob die andere Hand, wohl um ihn zu schlagen, dachte er, und straffte sich gegen den kommenden Hieb. Aber die Hand fuhr ihm nur unter das Kinn und drehte sein Gesicht so, dass er wieder in Poppées Augen sehen musste. Stundenlang. Und plötzlich, er konnte nicht anders, musste er weinen. Poppée begann zu lachen. »Geh«, sagte er in seiner Indianersprache, »geh, mein tapferer Ahayuta!« Er lief in die andere Kammer, um seine Tränen zu verbergen. »Du bist nun 15«, sagte der alte Mizima. »Ich will dich jetzt lehren, den Lehm zu formen.« Am Flussufer kauernd arbeiteten sie miteinander. »Zuerst«, sagte Mizima und nahm einen feuchten Lehmklumpen zwischen seine Hände, »machen wir einen kleinen Mond. Er formte aus dem Klumpen eine Scheibe und bog dann ihre Ränder auf. Aus dem Mond wurde eine flache Schale. Langsam und unbeholfen ahmte er die gewandten Bewegungen des Kreises nach. Ein Mond, eine Schale und nun eine Schlange. Mizima rollte einen anderen Lehmklumpen zu einem langen, biegsamen Wulst, bog ihn zum Ring und drückte ihn auf den Rand der Schale. Nun noch eine Schlange und noch eine und noch eine. Ring auf Ring formte Mizima die Wände des Krugs, unten eng, dann weiter, dann wieder, gegen den Hals zu eng. Er knetete und glättete, strich und schabte, und zuletzt stand der Krug da, geformt wie die herkömmlichen Wassergefäße von Malpais, aber nicht schwarz, sondern milchweiß und noch weich unter den Händen. Sein eigenes Werk stand daneben, ein verbogenes Zerrbild von Mizimas Krug. Beim Anblick der beiden Krüge musste er lachen. »Aber der nächste wird schon besser werden«, sagte er und befeuchtete einen neuen Lehmklumpen. Bilden und Formen, fühlen, wie die Finger an Kraft und Gewandtheit zunehmen, bereiteten ihm ungemeines Vergnügen. A, B, C, Vitamin D, sang er bei der Arbeit vor sich hin, der Tran ist in der Leber, der Dorsch ist in der See. Auch Mizima sang. Es war ein Lied von der Bärenjagd. Sie arbeiteten den ganzen Tag und die ganze Zeit über war er in tiefe Seligkeit versunken. »Im nächsten Winter«, sagte der alte Mizima, »werde ich dich lehren, einen Bogen zu machen.« Lange Zeit stand er vor dem Haus. Endlich waren drinnen die Zeremonien zu Ende. Die Tür ging auf, sie kamen heraus, zuerst Kodlu, die ausgestreckte Rechte fest geschlossen, als hielte darin ein kostbares Juwel. Dann kam Kiakime, ihre geschlossene Hand gleichfalls vorgestreckt. Schweigend schritten sie dahin, schweigend folgten ihnen die Schwestern und Brüder und Vettern und Cousinen und das ganze Rudel der Alten. Der Zug verließ den Pueblo und schritt über die Mesa. Am Steilhang blieben sie alle stehen, die Gesichter der frühen Morgensonne zugewandt. Kodlu öffnete die Hand. Eine Prise Maismehl lag auf seiner Handfläche. Er hauchte darauf, murmelte ein paar Worte und warf dann den gelblichen Staub gegen die Sonne. Kiakime tat desgleichen. Dann trat Kiakimes Vater vor, hielt einen mit Federn geschmückten Gebetsstock in die Höhe, betete lange und warf dann den Stock dem Maismehl nach. »Das ist das Ende und der Anfang«, sagte laut der alte Mizima. »Jetzt sind sie Mann und Frau.« »Na«, bemerkte Feline, als sie heimkehrten, »ich kann nur sagen, die machen ein großes Aufsehen wegen solcher Kleinigkeiten. Wenn in zivilisierten Ländern ein Junge ein Mädchen haben will, braucht er nur...« »Ja, wohin läufst du denn, Michel?« Er achtete nicht auf ihre Rufe und stürmte weg, nur weg, irgendwohin, um allein zu sein. Das Ende und der Anfang. Die Worte des alten Mizima gingen ihm immer wieder durch den Sinn. Aber für ihn war es nur das Ende. Stumm und aus der Ferne, aber leidenschaftlich, hoffnungslos, verzweifelt, hatte er Kiakime geliebt. Und nun war alles zu Ende. Er war damals 16 gewesen. Zur Vollmondzeit wurden im Antilopenkiefer Geheimnisse erzählt. Geheimes wurde getan, neue Geheimnisse entstanden. Als Knaben stiegen sie hinunter und als Männer kamen sie zurück. Alle Jungen hatten Angst davor und sehnten sich doch ungeduldig danach. Endlich nahte der Tag. Die Sonne sank, der Mond stieg auf. Er ging mit den anderen. Männer standen am Eingang, dunkle Gestalten. Eine Leiter führte in die rot beleuchtete Tiefe hinab. Die Anführer der Knabenschar begannen schon hinunterzuklettern. Plötzlich trat einer der Männer vor, packte ihn am Arm und zerrte ihn aus der Reihe. Er wand sich los und eilte auf seinen Platz zwischen den anderen zurück. Da schlug ihn der Mann und riss ihn an den Haaren. »Du gehörst nicht dazu, Weißhaar!« Und ein anderer sagte, Der Sohn der Hündin gehört nicht dazu.« Die Jungen lachten. »Fort mit dir!« Und als er sich noch am Rande der Gruppe herumdrückte, schrien die Männer abermals, »Fort mit dir!« Einer bückte sich, hob einen Stein auf und warf ihn nach ihm. »Fort mit dir, fort!« Steine hagelten. Blutend stürzte er davon in die Dunkelheit. Aus dem rot beleuchteten Kiewer erschallte Gesang. Nun war auch der letzte der Knaben die Leiter hinuntergeklettert. Er war allein. Ganz allein, außerhalb des Pueblos, auf der kahlen Fläche der Mesa. Im Mondlicht glichen die Felsen gebleichten Knochen. Unten im Tal heulten die Präriewölfe den Mond an. Die Beulen schmerzten, die offenen Wunden bluteten noch. Aber er schluchzte nicht mehr vor Schmerz, sondern weil er einsam war, hinausgestoßen in die Einsamkeit dieser Skelettwelt aus Felsen und Mondlicht. Am Rande des Abgrunds ließ er sich nieder, den Mond im Rücken, und blickte in den schwarzen Schatten der Mesa hinab, hinab in den düsteren Schatten des Todes. Nur ein Schritt, ein einziger kleiner Sprung. Er hielt die Rechte ins Mondlicht. Aus der Wunde am Gelenk sickerte noch immer Blut. Alle paar Sekunden fiel ein dunkler Tropfen, fast farblos im totenfahlen Licht. Tropf, Tropf, Tropf. Morgen und morgen und dann wieder morgen. In diesem Augenblick hatte er Zeit und Tod und Gott entdeckt. »Allein, ewig allein«, rief der junge Wilde. Die Worte weckten ein klagendes Echo in Sigmunds Brust. »Allein, allein.« »Ich auch«, sagte er in plötzlich aufkommender Vertrautheit. »Grauenhaft allein.« »Wirklich?« Michel machte ein überraschtes Gesicht. »Ich dachte in der anderen Welt. Feline hat mir nämlich immer erzählt, dass niemand dort je allein ist.« Sigmund errötete verlegen. »Ja, sehen Sie«, murmelte er abgewandten Blicks, »ich bin wohl ganz anders als die meisten Menschen. Wenn man unter anderen Umständen entkorkt ist, daran liegt es«, nickte der junge Mann, »wenn man anders ist als die übrigen Menschen, muss man einsam bleiben. Die Menschen sind zu gemein zu einem. Wissen Sie, dass sie mich buchstäblich von allem ausgeschlossen haben? Als die anderen Jungen für eine Nacht in die Berge hinausgeschickt wurden, um zu träumen, welches ihr heiliges Schutztier sei, verstehen Sie, durfte ich nicht mit. Sie wollten mir nichts von den Geheimnissen verraten. Aber ich bin ganz allein drauf gekommen«, fügte er hinzu. 5 Tage habe ich nichts gegessen, und dann blieb ich eine Nacht allein draußen in den Bergen.« Er wies mit der Hand in die Richtung. Gönnerhaft lächelte Sigmund. »Und haben Sie etwas geträumt?« Der andere nickte. »Ich darf Ihnen aber nicht sagen, was.« Er schwieg eine kleine Weile, dann fuhr er mit gedämpfter Stimme fort. »Einmal tat ich etwas, das keiner von den anderen je getan hat. Ich stellte mich an einem Sommermittag an eine Felswand, die Arme ausgebreitet wie Jesus am Kreuz. Aber wozu denn nur? Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man gekreuzigt wird, in der Sonnenglut zu hängen. Ja, aber warum? Warum? Nun«, er zögerte, »irgendetwas trieb mich dazu. Wenn Jesus es ausgehalten hat, und wenn man etwas Unrechtes begangen hat, und ich war auch sehr unglücklich, das war auch ein Grund.« »Eine seltsame Kur ging's unglücklich sein«, meinte Sigmund. Aber bei näherer Überlegung fand er, dass sie im Grunde gar nicht so dumm war. Jedenfalls besser, es so mal zu nehmen. »Nach einiger Zeit«, erzählte der junge Mann, »wurde ich ohnmächtig und stürzte aufs Gesicht. Sehen Sie? Hier.« Er schob das dichte blonde Haar aus der Stirn und wies auf eine blasse, runzlige Narbe an seiner rechten Schläfe. Sigmund sah hin und wandte dann rasch mit einem leichten Schauder die Augen ab. Seine Normung hatte ihn weniger mitleidig als wehleidig gemacht. Die bloße Andeutung einer Krankheit oder Verwundung verursachte in ihm nicht nur Grauen, sondern Ekel, fast Brechreiz. Ebenso Schmutz, Verkrüppelung oder Greisenhaftigkeit. Hastig wechselte er das Thema. »Hätten Sie eigentlich nicht Lust, mit uns nach Berlin zurückzukehren?« fragte er. Das war der erste Vorstoß in einem Feldzug, den er seit jenem Augenblick plante, als er in der Hütte begriffen hatte, wer der Vater dieses jungen Wilden sein musste. »Möchten Sie nicht?« Das Gesicht des Jünglings verklärte sich. »Ist das Ihr Ernst?« »Natürlich. Das heißt, wenn ich die Erlaubnis dazu erhalte, auch Philine?« »Na ja«, er zögerte, »dieses abscheuliche Geschöpf, ausgeschlossen. Wenn nicht vielleicht...« Plötzlich wurde ihm klar, dass ich gerade ihre Abscheulichkeit als ungeheuer wertvoll erweisen konnte. »Aber natürlich«, rief er, sein Zögern durch übertrieben laute Herzlichkeit ausgleichend. Der junge Mann holte tief Atem. »Dass es also wahr werden soll, was ich mein ganzes Leben erträumte. Erinnern Sie sich an die Worte Mirandas?« »Wer ist das?« Aber der junge Mann schien die Frage überhört zu haben. »O Wunder«, rezitierte er mit leuchtenden Augen und glühenden Wangen, »was gibt's für herrliche Geschöpfe dort? Wie schön der Mensch ist!« Plötzlich errötete er noch tiefer. Lenina war ihm eingefallen, ein Engel in flaschengrüner Viskose, strahlend von Jugend und Hautcreme, üppig, wohlwollend lächelnd. Die Stimme versagte ihm fast. »O schöne neue Welt«, begann er und verstummte jäh. Jeder Blutstropfen war aus seinem Gesicht gewichen, er war weiß wie ein Blatt Papier. »Sind Sie mit ihr verheiratet?«, fragte er. »Ob ich was bin? Verheiratet, Sie wissen doch, für Zeit und Ewigkeit. Auf Indianisch sagt man, für Zeit und Ewigkeit, unlösbar.« »Du lieber fort, natürlich nicht.« Sigmund musste lachen. Auch mich lachte, aber aus einem ganz anderen Grund. Er lachte vor lauter Seligkeit. »O schöne neue Welt«, wiederholte er, »schöne neue Welt, die solche Bürger trägt. Brechen wir gleich auf.« »Manchmal drücken Sie sich aber höchst merkwürdig aus«, meinte Sigmund und starrte den jungen Mann in verdutztem Staunen an. »Und überhaupt, sollten Sie nicht lieber abwarten, bis Sie sie wirklich gesehen haben, diese neue Welt?«